Kundgabe 5663. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.04.1953. Geistige Störungen. Versuchungen. Geduld. Jeder geistige Austausch sichert euch geistigen Schutz, so wie ihr nur die Wahrheit begehret. Dennoch könnet ihr gestört werden in der Weise, dass ihr gehindert werdet, euch innerlich zu sammeln, weil die Kräfte der Finsternis jede Gelegenheit nützen, um die Zuführung der Wahrheit zu unterbinden. Können sie nun nicht vom geistigen Reich aus auf euch einwirken, indem sie euch Irrtum zuführen, so bedienen sie sich der Menschen auf Erden, um euch zu hindern, was jedoch nur dann für euch von Schaden ist, wenn ihr durch solche Störungen euch erregen lasset. Dann können sie wohl einen Erfolg für sich buchen, doch niemals den geistigen Austausch an sich gefährden. Ihr müsstet alles als Zulassung Gottes ansehen und wissen, dass auch ihr oft erprobt werden müsstet, dass ihr Geduld und Sanftmut üben müsstet und dass ihr stets dann einen Sieg erfochten habt, wenn ihr stets in Ruhe und Gleichmut allem begegnet, was euch betrifft. Denn ihr reifet nur dann, wenn ihr dem Feind der Seelen keinen Angriffspunkt mehr bietet. Er freut sich über jede Niederlage von euch, als welche schon eine innere Erregung oder Ungeduld anzusehen ist. Und er wird ablassen von seinen Bemühungen, wenn alles an euch abprallt, wenn ihr euch in vollster Harmonie der Seele befindet und alles hinnehmt als Gottes Wille oder seine Zulassung. Der geistige Austausch aber ist dadurch nicht gefährdet, dass ihr mitunter gehindert werdet, sondern euer Verlangen danach wird sich steigern. Und eure geistige Arbeit wird stets eifriger ausgeführt werden, wo das Verlangen nach Gott und der Wahrheit den Menschen erfüllt. Denn dieses Verlangen kann keine finstere Macht verringern oder gar abtöten, weil die Wesen des Lichtes stets so auf den Menschen einwirken, dass dieser nicht nachlässt, Gott und die Wahrheit zu suchen, und der Einfluss der Lichtwesen immer stärker sein wird als die Macht der Finsternis. Amen.